David Mamet, geboren 1947 in Chicago, gilt als einer der produktivsten US-amerikanischen Autoren. Er lebt als Dramatiker, Theatermacher, Drehbuchautor, Regisseur, Hörspielautor, Erzähler und Essayist in Santa Monica, Kalifornien. In jüngster Zeit hatten seine Stücke Race und The Anarchist am Broadway Premiere. Mamets erstes Drehbuch The Postman Always Rings Twice, wenn der Postmann zweimal klingelt, wurde 1981 verfilmt. Sein letztes, Red Belt, 2008. Zu Mamets bekanntesten Filmen gehören The Spanish Prisoner, Wag the Dog, The Winslow Boy und State and Maine. In seinem Theaterstück Der Schal von 1985, das vom Südwestfunk und dem Sender Freies Berlin 1993 als Hörspiel produziert wurde, enttarnt Mamet magische Rituale als Hilfsmittel und bloße Staffage für denjenigen, dem es darum geht, sein Gegenüber zum Spielball des eigenen Willens zu machen. Mit abgebrochenen Sätzen, Atempausen, rhetorischen Finden und vorweggenommenen Antworten auf unausgesprochene Fragen versucht der vermeintliche Hellseher John, Macht über einen Menschen zu gewinnen. Hören Sie nun Der Schal in der Hörspielbearbeitung und Regie von Ulrich Gerhardt. Der Schal. Stück von David Mamet. Aus dem Amerikanischen von Bernd Samland. Regie Ulrich Gerhardt. Verstehen Sie? Ich weiß nicht. Nun, unser Leben hat einen bestimmten Rhythmus und in jedem Augenblick sollte jeder von uns genau das tun, was diesem Rhythmus entspricht. Wenn Sie aufwachen, müssen Sie eben schroff sein und begierig sein. Und den Kopf freimachen für neue Eindrücke. Richtig gierig. Nachts ist es angebracht, zu denken, zu meditieren. Und so ist es mit Ihrem Leben. Sie haben ein Problem. Was hat das zu bedeuten in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, in Ihrem... Wie jeder seinen Rhythmus hat, haben auch Sie den Ihren. Denn wir betrachten die Sterne, wie man es früher tat. Was sehen wir? Wir begreifen, dass man die Konstellationen benannte, im Wissen um die Merkmale, wie sie auftauchen in einem bestimmten Zyklus. Verstehen Sie? Was man beobachtet hat, war nämlich der Zyklus, wie der Mond. Wie zum Beispiel der Mond uns beeinflusst, das Sehen, das Ernten, beeinflusst, wie wir in unserem Leben beeinflusst werden, zu irgendeinem Zeitpunkt in Ihrem Leben. In den meisten Fällen vielleicht würden Sie nicht hier erscheinen. Oder doch? Nein. Nein, natürlich nicht. Und man muss sich fragen, was Sie beunruhigt. Und dass Sie wahrscheinlich verlangen, dass ich Sie darüber aufkläre, ist das nicht so? Ja? Das verstehe ich nicht. Ich glaube doch, Sie sind zu mir gekommen, damit ich Ihnen helfe. Sie wünschen sich, dass ich Ihr Problem löse. Zuerst jedoch möchten Sie, dass ich Sie darüber aufkläre, worin das Problem überhaupt besteht. Trifft das nicht zu? Mutmaßen? Klar. Erahnen. Sie wollen, dass ich meine Kräfte vorführe. Ist das nicht die Wahrheit? Ist es nicht so? So ist es. Sie wollen im Endeffekt, dass ich Ihre Gedanken lese. Denn die Frage lautet, was für Kräfte existieren? Und welche Kräfte existieren überhaupt? Und welche kümmern sich um uns? Und verstehen Sie? Das ist eine ganz vernünftige Angelegenheit. Gibt es eine Ordnung in der Welt? Und fragen Sie, und kann man etwas davon erfahren? Kann man etwas davon erfahren? Und natürlich, man kann. Man kann. Natürlich kann man, wie Sie schon vermutet hatten. Haben Sie das etwa nicht? Habe ich das vermutet? Ja. Und das haben Sie. Denn ich sehe, dass Sie übersinnliche Fähigkeiten haben. Ich habe... Und die haben Sie auch schon gespürt, ja, das haben Sie. Zweifelnd, aber gespürt. Sie sagten, es wäre... Antworten Sie mir jetzt. Sie sagten, es wäre... Haben Sie einen Moment Vertrauen? Antworten Sie mir. Sie sagten, es wäre was? Zufall. Genau, aber darum ging es nicht, als Sie es spürten. Bei den Beispielen, wissen Sie, auf die ich mich beziehe. Und Sie wissen um die Kraft, von der ich rede. Oder nicht? Oder nicht? Ja. Das weiß ich doch. Und sie ist da. Wir wissen, sie ist da. Und warum sollten wir uns fürchten? Zu wissen? Und es ist besser zu wissen. Denn wenn wir sagen wissen, was ist das? Es ist unser Versuch, Teil von etwas zu werden, das fortbesteht, dessen Teil wir sind. Und Furcht, was ist das? Wir fürchten das, wovon wir wünschen, dass es nicht existiere, aber wir wissen, es existiert. Oder etwa nicht? Ich weiß nicht. Doch, Sie wissen es. Denn was hat Sie hergeführt? Dieses Wissen, dass es eine verborgene Ordnung in der Welt gibt. Und dies hier haben Sie schon einmal geträumt. Sie. Sie saßen da und haben diese Begegnung mit mir geträumt. Es ist lange her. Ich habe das... geträumt, als Sie jung waren. Stimmt das nicht? Es ist lange her. Da träumten Sie, dass Sie eines Tages hier mit mir sitzen würden. War es nicht so? Ja. Das weiß ich doch. Im Sommer, als Sie noch ein kleines Mädchen waren, im Spätsommer, saßen Sie auf einem... Was ist das? Ist es am Wasser? Ja. Natürlich. Wo ist das? Bei Ihnen zu Hause. Nicht wahr? Ja, unser Sommerhaus. Ihr Sommer. Ich sehe. Sie neben einem Baum. Eine Eiche. Sie saßen da und träumten diese Begegnung. Ja. Und ich sehe ein weiteres Wirken übersinnlicher Kräfte. Als ein, Sie hätten auch Ahnung sagen können, ein Verdacht ließ Sie eine Katastrophe vorausahnen. Stimmt das? Ja. Das sehe ich nämlich. Und Sie hatten recht, ist es nicht so? Ja, so war's. Und ich sehe weitere Gefahren. Und ich sehe, da waren Sie noch jung, Blut. Da waren Sie noch ziemlich jung. Ein Sturz und die Narbe haben Sie immer noch. Zweimal im Leben sind Sie dem Tode nahe gewesen. Das eine Mal wussten Sie es, das andere Mal nicht. Denken Sie jetzt an die Zeiten, von denen ich rede. Gefahr. Als Sie in ernster Gefahr schwebten. Und Sie werden sich daran erinnern, was ich meine. Nein, es gibt nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Was ist es? Bitte. Sie sagten eine Narbe? Das stimmt, das war ein anderes Mal, ein Sturz. Aber jetzt denken Sie zurück an eine Zeit der physischen Gefahr. Eine... Nein, ich... Ja? Was denn? Wo ist diese Narbe? An Ihrem linken Knie. Was ist denn? Ach. Na? Ich habe da keine Narbe. Da irren Sie sich gewaltig. Und ich sehe, dass Sie sie vergessen haben, weil sie klein ist. Aber wenn Sie jetzt... Wenn Sie jetzt nachschauen würden, könnten Sie diese Narbe sehen. Soll ich mich umdrehen? Ich möchte nicht. Macht nichts. Ich merke, dass es für Sie wichtig ist. Sie wollen damit sagen, dass Sie nicht vorhaben, mich zu prüfen, aber Sie müssen mir vertrauen und ich werde mich umdrehen. Schauen Sie nach und Sie werden die Narbe sehen. Schon gut, ich brauche nicht erst nachzuschauen. Ich glaube... Nein! Sie müssen nachschauen. Glaube. Nein! Sondern die Wahrheit. Wahrheit. Denn es gibt sie. Und das beantwortet alle Ihre Zweifel. Ich habe keine Narbe da. Dann können Sie mir einen Irrtum nachweisen und dann wissen Sie es. Ist das nicht besser, es zu wissen? Eine kleine Narbe auf Ihrem linken Knie. Oh. Bitte? Ich weiß Bitte. Nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie wissen nicht, was Sie... Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Eine Narbe. Ich habe eine Narbe auf dem Knie. Ja. Ich habe das nicht gewusst, dass sie da war. Ja, eine kleine Narbe. Sie waren ziemlich jung. Als Sie noch klein waren, war sie groß. Und das war ein Trauma. Und deshalb verdrängen Sie sie. Wir verdrängen ja so viel. Aber es wirft alles seine Schatten. Und die Dinge, die Sie wissen möchten, liegen in Ihnen und sind alle zugänglich für Sie. Aber jetzt, ich sehe einen Verlust. Und ich sehe Leiden in Ihrem Leben. Ich sehe einen Verlust. Entweder Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch haben eine Tragödie erlitten. Ja. Bitte? Ja. Vor kurzem. Ja, der Verlust Ihre meiner... Mutter, ja. Das sehen Sie? Warten Sie einen Augenblick, bitte. Ich... Das sehen Sie. Versuchen Sie doch einfach, sich jetzt zu entspannen. Meine Mutter... Ich weiß, Sie haben sie sehr geliebt. Sagen Sie nichts. Und ich sehe darüber hinaus... Ich sehe... Wovon haben wir geredet? Von dieser Zeit im Sommer. Davon haben wir geredet. Damals, als Sie in Ihrer Nähe... Nein! Ihre Mutter war im Haus. Sie saßen am Wasser, da, als Sie geträumt haben. Sie war in der Nähe. Es ist alles in Ordnung. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es kann Ihnen hier nichts Schlimmes passieren. Sie war in Ihrer Nähe, damals, als Sie diese Begegnung geträumt haben. Ja. Und sie kam heraus und sie lächelte. Jetzt ist alles in Ordnung. Es ist in Ordnung, es ist gut. Denn sie müssen um sie trauern. Denn sie ist jetzt mitten unter uns. Meine... Ja? Meine Mutter... Sie sehen sie. Ich sehe sie, wie sie war. Ich spüre durch sie hindurch, durch ihre Bilder, Gefühle. Ich sehe diese Zeit. Wie sieht sie aus? Und ich sehe eine Frage in ihrem Kopf, die sie nicht stellen werden. Und die Frage lautet, hören Sie gut zu, denn ich werde sie beantworten. Die Frage lautet... Sie dürfen sich nicht albern dabei vorkommen. Diese Frage lautet, kann man Kontakt mit ihr aufnehmen? Kann sie angesprochen werden? Obwohl das nicht die Frage ist, die sie hergeführt hat, aber sie stellt sich. Kann man die Toten auferstehen lassen? Also wollen Sie das wissen? Antworten Sie mir. Ja. Ja, ich weiß. Denn ich sehe, wie oft Sie jeden Tag an sie gedacht haben, sich gesehnt haben nach ihr. Augenblicke der Kindheit stellten sich wieder ein. Einsamkeit. In ihrem tiefen Kummer, und so stellten sich die spirituellen Fragen. Die verwirrten sie und so sind sie hergekommen. Und wir werden ihnen aus ihren Verwirrungen heraushelfen und sie von ihren Zweifeln befreien. Denn alles ist offen. Kommen Sie bitte morgen wieder und bringen Sie ein Foto Ihrer Mutter mit. Und jetzt wollen wir uns dem zuwenden, was Sie heute herführt. In der Tiefe Ihrer Trauer, wo alles, wo so vieles, wie wir sehen, Schmerz ist. Und ich sehe, Sie haben in Ihrem Leben viel Leid erfahren. Und doch, und ich sehe auch Stärke. Und Sie haben es durchgestanden. Ich habe... Sie wollten sagen, ich habe mich bemüht, aber Sie haben es geschafft und haben überlebt. Ihr Vater... starb, als ich... Und jetzt bäumen Sie sich auf unter dieser doppelten Last. Und eine brennende Sorge kommt auf Sie zu. Eine Frage erhebt sich, die Sie hergeführt hat. Es geht um Geld. Stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Ja. Woher wissen Sie das? Und ich sehe ein Gerichtsverfahren. Es geht um eine juristische... Meine... Das Testament Ihrer Mutter. Oh mein Gott. Stimmt das nicht? Ja. Und Sie sind zu mir gekommen, um mich zu fragen, ob Sie das Testament anfechten sollen. Woher wissen Sie das? Ich... Ich... Sie müssen... Fahren wir fort. Sie kam rein? Noch Tee? Danke. Ganz gut, findest du nicht? Mhm. Man muss die Kanne heiß ausspülen. Du sagtest gerade... Ja, sie kam rein. Und? Du hast gesagt, sie sei nicht verheiratet. Wieso das denn? Wieso habe ich das gesagt? Weil sie trug keinen Ring. Sie trug keinen Ring, aber nein, deshalb habe ich das nicht gesagt. Verstehst du, es läuft auf die Vertrauensfrage hinaus. Die Leute prüfen dich und du kannst nichts tun, bis du ihr Vertrauen hast. Du beobachtest ihre Augen. Ich gebrauchte das Wort Ehemann. Und in ihren Augen tat sich nichts. Also sind wir bestätigt, dass sie nicht verheiratet ist. Immer die Anhaltspunkte bestätigen. Sie wollen etwas gestehen. Ihre Frage ist, können sie es dir gestehen? Können sie dir vertrauen? Eine Frau kommt zu dir. Sie ist beunruhigt. Weshalb sollten Sie kommen, wenn Sie es nicht wären? Wie? Sie würden nicht kommen. Eben. Also was mache ich? Was könnte einen beunruhigen? Angst oder Sorge? Verlust? Also sagte ich, eine Tragödie. Du sagtest, entweder Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch haben eine Tragödie erlitten. Auf wen passt das nicht? Na, begreifst du nun? Man scheint hell sehen zu können. Nur gesunder Menschenverstand. Die Vorstellung des Mystischen bringt sie zu freiwilligen Erklärungen. Ist das nicht Geld wert? Übrigens, bei dem Thema, was hast du noch übrig? Wie? Wie viel hast du noch übrig? Wovon? Von dem 50er. Von Ihrem 50er? Ja. Den habe ich noch gar nicht angebrochen. Du... Ja. Du hast ihn noch gar nicht angebrochen? Nein. Wie hast du den Tee bezahlt? Den jungen Verkäufer angelächelt. Ich habe ein Konto eröffnet. Du? Ich bin ins Geschäft im Vertrauen auf unsere neue Freundin. Ich habe ein Konto eröffnet. Und die haben das gemacht? Ja. Du hast den 50er nicht ausgegeben. Die konnte ich. Der Schein ist für das Vertrauen. Das Vertrauen? Ja. Und ich muss ihn ihr morgen zurückgeben. Sie hat ihren Namen draufgeschrieben. Du... Ich... Ich würde ihn dir ja geben, aber... Ich habe dich nicht darum gebeten. Aber ich muss ihn ihr morgen zurückgeben. Denselben Schein. Was habe ich gesagt? Du... Ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich sagte ihr, geben Sie ihn mir, ich will ihn verwahren und meditieren. Ich hab's gehört, was du gesagt hast. Also, dann brauchen wir nicht. Es kommt Geld rein. Wir wollen uns... Es kommt Geld rein, wann? Bald. Und wie werden wir dieses Geld kriegen? Wie kommen wir an dieses Geld ran? Wir kommen da schon ran. Am Ende. Wenn sie fragt, wie kann ich sie nur bezahlen, und wir sagen, geben Sie irgendetwas, damit wir unsere Arbeit fortsetzen können. Es liegt ganz in ihrem Ermessen. Die Leute fragen immer. Und sie belohnen dich immer. Ich habe ihr gesagt, sie soll ein Foto mitbringen. Irgendwas. Na, das schafft eine Gewöhnung, wenn sie etwas mitbringen, dir etwas bringen. Ihre Gedanken. Geld. Und wenn du das nicht missbrauchst, schafft es Vertrauen bei ihnen. Und wenn wir ihr geholfen haben? Wenn wir ihr geholfen haben. Ja. Diese Dinge brauchen Zeit. Wenn wir ihr wozu verholfen haben? Habe ich dir doch gesagt. Zu... Na, eben das zu tun, was sie sich nun mal wünscht. Zu... sich selbst in die Augen zu sehen. Dazu werden wir ihr verhelfen und sie wird uns belohnen. Und wir machen Fortschritte. Wie du gemerkt hast. Das habe ich gemerkt. Naja, du... Du... Sie hat sich überreden lassen. Hast du das nicht gemerkt? Vielleicht. Nein, sie hat sich überreden lassen. Sie hat mir den Schein gegeben. Sie wird mir das Bild bringen. Sachte. Sachte. Du kannst es nicht erzwingen. Zur Wahrheit vorzustoßen. Siehst du das nicht ein? Du sagtest, sie hätte von dieser Begegnung geträumt. Hat sie diese Begegnung vorhergesehen? Wir träumen alle mal von einem Weisen irgendwann, der uns dann... Ich mache mir ein Bild. Sieht nach Magie aus. Du siehst, aus welcher Schicht sie kommt. Übrigens, sieh dir immer die Schuhe an. Ein teures Kleid kann sich jede Kuh kaufen. Und wir, daran erkennen wir ein Einkommen von beträchtlicher Höhe. Das lässt an ein Sommerhaus denken. Wo? Am Wasser. Jede Wette, der klassische Fall. Und dann suggerieren wir die Mutter in der Nähe, klar? Denn die Mutter ist das, was sie hergetrieben hat. Sie geistert durch ihre Gedanken und ihre Gedanken werden durch Magie befreit. Ihre Gedanken werden durch Magie befreit? Ja. Durch meine Hellseherei, ja. Ja. Ja. Du musst den Leuten einen Mechanismus vorführen, damit sie dir trauen können. Sie würden nicht irgendwem vertrauen. Sie kommt her, zeigen Sie mir, dass Sie über übersinnliche Kräfte verfügen. Na gut. Lesen Sie meine Gedanken, verraten Sie mir, was mich quält. Auch gut, mache ich. Eine bekümmerte Frau kommt herein. Mit einem Problem? Was ist es? Es ist Geld, Krankheit, Liebe. Das ist alles, was es gibt. Geld, Krankheit oder Liebe. Eine bedrückte Frau, Mitte 30, unverheiratet, wie du sagst. Eine Herzensangelegenheit? Nein. Krankheit? Vielleicht. Eine Frau von ängstlichem Wesen? Das könnte gut sein. Aber nein, ich erwähne die Furcht vor dem Tode. Dreimal. Und keine Reaktion in ihren Augen. Und also Gesundheit? Nein. Liebe? Nein. Und damit bleibt Geld übrig. Und du hast ein Gericht erwähnt. Ich sagte, ein juristisches Problem. Wie ist sie zu dem Geld gekommen? Eine reiche Frau, aber da gibt es Verträge. Irgendwelche juristischen... Du hast gesagt, das Testament ihrer Mutter. Ja, stimmt. Woher hast du das gewusst? Das war geraten. Aus Erfahrung geraten. Mit etwas Übung bringt die Technik dich so weit. Und dann hin und wieder einmal... Und das ist alles? Mehr ist da nicht dran? Wie? Mehr... ist nicht dran an dem, was du tust. Ja, vermutlich wünschen wir uns alle magische Kräfte. Aber unsere Arbeit, unsere wirkliche Arbeit. Moment mal, entschuldige. Entschuldige, du hast von Geld gesprochen. Was sehe ich? Mir kam da etwas Abend. Abendanzug. Ich sehe ein, was ist das? Irgendein Stein. Saphir. Was soll das? Jemand, ein Geschenk ist. Es waren deine, ein paar saphirbesetzte Manschettenknöpfe, die von ihnen getrennt. Du? Nein. Doch, wertvolle Manschettenknöpfe in und deine Geldgeschichten. Du hast ein paar saphirbesetzte Manschettenknöpfe ins Pfandhaus gebracht. Woher weißt du das? Vor 2 Wochen, bevor wir uns kennenlernten, hast du das getan? Du, woher konntest du das wissen? Ich habe den Pfandschein gesehen in deiner Brieftasche. Siehst du, eigentlich ganz einfach. Wenn man einen glauben lässt, es ist nicht unsere Aufgabe zu raten, sondern zu fördern, eine Atmosphäre zu schaffen, wie ich es gerade bei dir gemacht habe, etwas möglich zu machen. Was hattest du in meiner Brieftasche zu suchen? Tja, da kam der Mann mit den Esssachen, ich musste ihm ein Trinkgeld geben. Du warst in der Dusche. Tut mir leid, ich habe bestimmt... Du hättest nicht in meine Brieftasche reingucken dürfen. Nein, du hast völlig recht, das hätte ich nicht, es tut mir leid. Es tut mir fürchterlich leid, Charles. Es tut mir fürchterlich leid. Ich habe 1 Dollar genommen, der Pfandschein fiel runter. Du hast völlig recht und ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich, kannst du mir verzeihen? Kannst du mir bitte verzeihen? Du bist sehr neugierig. Ja, Und ich glaube, das ist eine berufliche... Du hast recht. Und ich entschuldige mich. Und es tut mir leid, weil es offenbar ein Wunderpunkt... Das kann man wohl sagen. Ein Wunderpunkt. Ja. Na, das würde ich wohl sagen, dass es... Wir werden Geld haben, das verspreche ich dir. Wenn sie zu uns kommt, uns fragt, wie kann ich ihnen das entgelten, dann sagen wir, geben sie ganz nach Belieben, um uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Manche geben 50, manche geben 1000. Wir werden... Wann? Bald. Wann? Sobald ich gut ankomme, was bald passieren wird. Verlass dich auf mich, denn sie ist dafür das erste Anzeichen, und zwar ein sicheres Anzeichen, das verspreche ich dir. Und wir lösen deine Manschettenknöpfe aus und... Wie lange wird es dauern? Eben seine... Eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit. Ja. Und was ich habe... Was immer ich habe, gehört auch dir. Und was ist das im Augenblick? Im Augenblick sehr wenig. An materiellen Dingen. Sehr wenig. Was ich dir bieten kann, ist ein Beruf. Die Anfangsgründe einer Kunst, eines Handwerks, das seinen Mann ernährt, das dich... Ein Beruf. Ja, es ist ein Beruf. Zu helfen. Oder... Und ich sehe, was dich aus dem Gleichgewicht bringt. Denn der Mangel an Geld ist ein Zeichen... Ein Zeichen? Dass etwas... Na, das ist es. Dass etwas Wertvolles fehlt. Du hast etwas verloren und das lässt dich zweifeln. Und ich verstehe jetzt, woran es liegt, dass du enttäuscht bist. Denn deine Frage lautet, wie seriös das ist, was ich mache. Das ist meine Frage? Ja, das ist sie. Obwohl du es gar nicht weißt. Deswegen schrickst du zurück vor diesen... Ich zeige dir den Trick mit einem Blick hinter die Kulissen und du bist enttäuscht. Das ist ganz natürlich, wenn du es wie ein Zuschauer im Publikum betrachtest. Eine der, das wirst du schon merken, schmerzlichsten Seiten des Berufs ist nämlich, du machst deine Arbeit gut und wer bemerkt das dann? Eigentlich kein Mensch, wenn du sie gut machst. Aber zu sagen, sagen zu lernen, das musst du wohl lernen, einfach zu sagen, was uns letzten Endes von den anderen unterscheidet, das ist nämlich, dass wir klar sehen. So ist es. Nicht, dass wir etwas Besonderes werden. Du hast ihr gesagt, sie sei übersinnlich begabt. Das sage ich allen. Nicht, dass wir Mystiker sind, sondern dass wir sehen können. Eben die Dinge, die vor unseren Augen sind. Sieh dir die Frau an. Sie ist ledig in ihrem Alter. Warum? Sie ist gefesselt. An was? Ein ungeklärtes Ereignis. Der Tod ihrer Mutter? Die Frage, die sie der Geisterwelt stellen würde, ihre Mutter hat ihrem Stiefvater ein Vermögen hinterlassen, soll sie nun das Testament gerichtlich anfechten? Ist das eine Frage nach dem Geheimnis? Nein. Dahinter verbirgt sich eine tiefere Frage, nämlich die: Wie kann ich mich gegen Verrat und Betrug wehren? Wie kann ich mich rächen an der Toten? Oder warum hat meine Mutter mich nicht mehr geliebt? Und so helfen wir ihr eben, diese letzte Frage zu beantworten. Und wie sollen wir das anstellen? Indem wir ihr sagen, was sie wissen will. Und was ist das? Wir wissen das nicht. Wir hören zu und sie wird es uns verraten. Morgen. Du wirst auch wieder zuhören. So? Ich... Ja. Und wie viele Tage werde ich zuhören? Wie viele? Was denn nun? Ein Monat? Ein Jahr? Wie viele? Ich hab's dir gesagt. Erst gewinnen wir ihr Vertrauen. Ihr Vertrauen? Wenn es ein Gewerbe ist, musst du dafür bezahlt werden. Werden wir auch. Tust du was für die Alte oder nicht? Wovor hast du denn Angst? Müsstest du dafür bezahlt werden oder nicht? Ich sollte jedenfalls. Ich jedenfalls. Denn ich sitze auch hier. Wo ist der 50er? 50er? Gib mir den Schein. Das kann ich nicht. Wie kann ich das? Sie hat ihn unterschrieben. Ich muss ihn ihr morgen... Was ist das hier, ein Kinderspiel? Gib mir den Schein. Nein, ich kann nicht. Wenn sie morgen wiederkommt und der Schein ist nicht mehr da... Ja, ich sehe es ein. Ich sehe es ein, Charles. Charles, ich verstehe das... Ich sehe ein, dass ich dich gedemütigt habe. Du hast mich... Um $1, ja, um nichts und wieder nichts, um Geld. Ich bin dir an die Brieftasche gegangen. Ich sehe, dass du verletzt bist. Du siehst das... Ja, und... Wie schön, wenn du alles siehst, oder etwa nicht? Sagst du mir auch, was du sonst noch siehst? Du siehst, dass sie Kontakt zu den Geistern aufnehmen wollte. Sie... Aber das habe ich dir doch gesagt. Also, was hat sie von dir verlangt? Ich sollte eine Seance veranstalten, um, du weißt ja, Einflüsse, wunderbare Gebilde, unbekannte Tatsachen. Unbekannte Tatsachen? Tatsachen, die nur ihre Mutter kennen konnte. Und fremde Leute können ihr solche Tatsachen liefern? Natürlich. Wie? Tja nun, dann gehst du einfach in die Bibliothek. Ja, Bücher, Gesellschaftsnachrichten, Nachforschung. Du erfindest einen Kontakt, ein Medium, ein Geist, lebt im 19. Jahrhundert, ein freundlich gesonnener Geist, der schon verschied, bevor... Und du könntest das tun? Das sage ich dir doch. Hast du erst einmal ihr Vertrauen gewonnen, dann... Hast du es schon gemacht? Nein, aber gesehen. Ich habe gesehen, wie es gemacht worden ist. Was? Weißt du was? Nein, deswegen habe ich dich ja gefragt. Was? Was? Wir sollten dein Handwerkszeug auch benutzen. Tue ich, ich benutze es ja. Was hast du dir? Wie denn? Wir sollten ihr Vermögen abnehmen. Viele würden das auch tun. Dann sollten wir es auch tun. Nein, das finde ich nicht. Wir spüren alle bisweilen die Habgier in uns und wollen Dinge, die wir nicht kriegen können. Oder die so scheinen als Dinge, die ich mir, die ich dir wünsche, uns wünsche, aber... Wenn wir nur richtig verstehen, was... Du hast gesagt, sie will eine Seance und sie soll eine haben. Du hast gesagt, Nachforschung. Sag mir, was für Nachforschung ich anstellen soll und ich werde es tun. Wenn sie morgen kommt, werden wir ihr ihre Seance bieten. Du wirst ihre Mutter andeuten lassen, dass sie das Testament anfechten und uns dann das Vermögen geben soll. Nein. Und das wirst du tun. Oder ich verlasse dich. Hast du verstanden? Hast du mich verstanden? Würdest du mich zu dieser Entscheidung zwingen? Das habe ich schon. Die Entscheidung liegt jetzt bei dir. Sitzen Sie bequem? Ja. Würden Sie... Bitte legen Sie Ihre Armbanduhr und Ihre Ringe ab und lockern Sie alles, was die freie Blutzirkulation hemmen könnte. Charles? Ja? Bitte das Licht dämpfen. Danke. Nun. Sind Sie bereit? Ja. Lasset uns eine kleine Weile in Schweigen verharren. Um unseren Geist für das zu öffnen, was wir tun wollen. Nicht etwas herbeizwingen. Nichts erstreben. Sondern uns einfach öffnen. In Ruhe. Ja. Wir sind heute hier, um zu versuchen, eine Verbindung herzustellen mit einer kürzlich dahingeschiedenen, deren Seele hier unter uns weilt, die hier unter uns ist, damit wir versuchen, mit ihr in Verbindung zu treten, um sie zu bitten, um eine Frage zu stellen. Und wir ersuchen den Beistand eines noch früher dahingegangenen Menschen, damit er uns hilft, wie uns schon früher geholfen wurde. Ja, so ist es. Fühlen Sie sich wohl? Ja. Die Kerzen bitte. Spiriti mei infernale obedite. Im Jahre 1843 lebte in Boston ein Ladenbesitzer namens Hawks, Samuel Hawks. Er hatte einen Laden in der Tremont Street, wo er Tabak verkaufte und wo er mit allen Seiten der Gesellschaft zu tun hatte. Und ein Handelskapitän, der in dem Laden verkehrte, der Mr. Hawks belieferte, der bei ihm einkaufte, der mit Mr. Hawks Geschäfte machte und der in sein Haus eingeladen wurde und ein Freund des Hauses wurde. Viele Male kam er ins Haus und man nahm ihn auf in den Schoß der Familie. Der Kapitän kam und erzählte Geschichten von der See. Und er gewann Macht über sie, Mrs. Hawks, wurde angezogen von seinem Leben und verließ ihre Familie, um sich mit ihm zu treffen. Nachmittags am Hafen, am Quai. Dahin ging ich in sein Zimmer, das er da gemietet hatte, und es roch nach Schweiß. Die Gardinen wehten auf den Kai hinaus, wir sahen die Gardinen wehen, das Schiff, die Kommandos kamen von unten, die Männer arbeiteten, die Männer auf den Piers. Dein Glück setz es aufs Meer, was willst du hier? Gewöhnt an Eingeborene, an das Leben des Südens, das wir uns nicht vorstellen können. Im äußersten Fall opfern sie sich für ihren Herrn. Ziemliche Leidenschaft. Aber das Entsetzliche war, er hatte sie mitgebracht nach Hause. Ich war der Angst verfallen, er würde davongehen, aber ich nicht. Eingemauert in das Haus betete ich, dass er komme. Was kannst du wollen, ohne dass ich es gebe? Und er wollte es und ich tat es. Ich krallte mich in sein Haar und gab mich ihm hin. Ich schrie heraus, was ich entdeckt hatte. Die Krankheit, nimm mich mit. Nein. Und als er dann wegging, wie sollte ich es sagen? Selbst meine Kinder hier, die ihn angebettelt hatten, zu kommen. Doch als er kam, du hast mich vernichtet und nimm mich. Nein, nimm mich mit auf dein Schiff. Nein, nein. Wie kannst du mich in diesem Zimmer hier zurücklassen? Klammerte mich an ihn, drohte. Seine wilde Wut, mein Versagen, drohte mit der... Ihr sagt, ich habe die ersehnten Früchte geerntet, gewonnen. Erstochen, in den Leib gestochen, aufgeschlitzt mit seinem Dolch, das Blut auf den Laken. Schmierte es an die Wand und als er fortging, nicht zum Schiff, sondern zurück in den Laden, um sie zu verabschieden, um den Vertrag abzuschließen, nachdem er mich ermordet hatte, bekundete meinem Gatten seine Ehrerbietung, während ich darauf starrte. Seine hochgeachtete Gattin, die, als die Flut kam, am Ruder stand, keine Reue spürte, nichts sagte, die ganzen Jahre, starb geachtet, er starb, als keiner meinen Leichnam wollte. Die Stimmen von der Pier. Ich habe das Blutmal gesehen, ich. Dann ging er in das besagte Zimmer. Ich wusste es an dem Nachmittag, bevor mein Mann ihn zu uns nach Haus brachte. Aber er saß da, und der Diener sagte, dies Geschlecht hat sich überlebt und ist so in seinem Bett gestorben, in Schande hingestreckt. In jenes elende Zimmer gelockt und ermordet, alle haben es gewusst. Es scheint, alle haben es gewusst, nur ich nicht. Und so kommt ihr zu mir. Wie andere vor euch, um mich zu befragen, verborgen vor allem, nur nicht vor meinem Schmerz. Ich sehe ein Haus. Ich sehe... ein weißes Haus. Ich sehe eine Ziffer. Was sehen Sie? Ich sehe die Zahl 8. Ein Jahr. Eine Adresse. Ich sehe die Nummer 84. 84? Das... Was? Das war unser Haus in... Warum kommen Sie zu mir? Das war unser Haus in Rosemont Street. Eine Frau ist gestorben, ein Kleid, sie... Ein Partykleid. Weiß. Weißlich. Rosé. Ein Partykleid. Hat sie Ihnen geschenkt, hat sie gekauft, das hat sie Ihnen gekauft. Sie hat es in Paris gekauft. Ich sehe sie dort und ich... Eine Nacht, was sie... Waren was? Als sie mich küsste? Und ich sehe sie an ihrem Bett stehen. Sie sagte, du bist mein... Du bist meine Kleine. Ich hab nach dir gerufen. Wann? Ich sehe sie. Was sehen Sie? Ich sehe, wie sie neben ihnen stand. Sie steht an ihrem Bett, ein rotes Backsteingebäude. Sie ist in ihrem Zimmer, sie... An ihrer Tür ein rotes Backsteingebäude. Das ist meine Wohnung. Sie... Bei Ihnen, Moment, Sie haben Ihre Anwesenheit dort gespürt, vor kurzem. Sie ist zu Ihnen gekommen, sie sagt. Ich habe nach dir gerufen, hörst du nicht? Wann ist das? Das ist meine Wohnung. Hören Sie sie nicht? Sie stand an ihrem Bett, sie hat sie gerufen, sie sind... Sie haben gebettelt, sie haben sie angefleht zu kommen und zu erklären. Was? Sie hören es klopfen, ihre Mutter. Ich habe deinen Namen gerufen, aber sie glauben es nicht. Sie haben sie gehört. Sie ist zu ihnen gekommen. Sagen sie es. Ich? Ihre Wohnung und sie hörten es klopfen. Nicht, dass ich... Doch, sie haben sie gehört. Der Wind wehte. Sie hat ihren Namen gerufen. Es war mein Name? Ich dachte... Sie haben es doch gewusst. In ihrem Traum. Sie sagte, was hast du geträumt? Und was hast du in dieser Nacht geträumt? Und sie haben mir ihren Traum erzählt. Schlaf nur, denn ich bin immer bei dir. Das hat sie ihnen gesagt. Sie hat sie gerufen, das hat sie ihnen gesagt. Ach, die Zeit, die Jahre... Wie sie getrauert hat, wie sie getrauert hat um sie in ihrem Kummer. Ich habe sie gesehen, mein Herzenskind, träumte von dem, stand am Bett und rief, mein Herzenskind. Und warum leisten Sie Widerstand? Und Ihre Mutter sagte, Sie haben eine Frage, etwas beunruhigt. Das? Ich habe ein Testament gemacht. Das Geld, das hat sie hinterlassen. Und zwar einem anderen. Sie sagt, Moment, ich... Weiter. Ich glaube nicht, dass ich... Ich verliere... Würden Sie bitte... Haben Sie ein Foto von ihr? Ich... Schnell, mit dem Gesicht auf den Tisch. Was, Alef, Kassel, Zazayit, Melmelad. Legen Sie Ihre Hände auf das Bild. Ihre... Ich... Sie haben eine Frage. Ihre liebe Mutter... Lass diesen Mann entscheiden. Die Frage des... Sie sind beunruhigt. Sie können sicher sein. Sie liebt sie. Sie sagt, sie sollen sich nicht mit dem Geld belasten. Und sie müssen entsagen ihre... Sie... Ich werde dich nie verlassen. Ihre Mutter lebt noch in ihnen. Folge meinem Rat und komme wieder. Und... Sie sagt... Sie liebt sie noch. Ich habe dich wieder meinen Willen verlassen. Und wir werden uns wiedersehen. Ich sehe die Jalousien einmal an der... Sie ist in dem Zimmer am Hafen. Ich spüre es. Es tut mir leid. Fehlt Ihnen etwas? Mir fehlt nichts mehr. Mir fehlt nichts. Ich brauche einen Moment. Was habe ich? Vorbei. Und? Darf ich sprechen? Sie wollen fragen? Und die Frau, die gesprochen hat, ist das... Was ist geschehen? Die Frau aus Boston. Ja, die Frau aus Boston hat gesprochen. Sie... Was hat sie? Es ging ihr um sie... Sie sagte, sie habe Verbindung aufgenommen mit der... Mit ihrer Mutter? Ja. Das hat sie gesagt? Ja. Und? Sie sagte, lass den Mann entscheiden. Lass. Was bedeutet? Die. Dass wir entscheiden sollen. Dass ich. Ja. Dass ich entscheiden soll, was in der gerichtlichen. Ja. Ich bin. Das war die Frage, die Sie ihr gestellt haben. Aber natürlich nicht qualifiziert. Ich könnte was? Raten? Sie könnten mir raten? Nein, das nicht. Vielleicht habe ich... Sie haben meine Mutter gesehen? Die Kontaktperson hat sie gesehen. Ich erinnere mich nur verschwommen. Ganz verschwommen. War sie so, wie Sie sie auf dieser Fotografie sehen? Die Fotografie. Drehen Sie sie um. Ja. Ja. Sie. Ja. Sie war etwas jünger, Ihre Mutter, als ich sie sah. Das ist nicht Ihr Foto. Das habe ich aus einem Buch. Sie sind ja alle... Sie alle beide... Hol sie der Teufel. Sie das? Ich sehe Sie am Bett. Wie können Sie mich so quälen? Gibt es denn kein Mitleid auf der Welt? Wenn Sie mir nicht helfen können, kann keiner mir helfen. Oh, warum bin ich hergekommen? Sie alle beide, oh Gott, gibt es denn kein... Wie können Sie mich hintergehen? Sie... Hol Sie der Teufel! Was, Geld? Gott? Schaff Sie raus! In der Hölle sollen Sie verrecken, im Zuchthaus, im... Sie Scharlatan, Sie Dieb! Wir haben... Nein, oh Gott, vergib mir. Wenn es eine Macht gibt auf der Welt, dann werde ich... Oh Gott, steh mir bei, es tut mir Gehen leid. Gehen Sie mir aus oh dem Gott, Weg. Steh mir bei. Ich sehe Ihre selige Mutter. Die hüllte Sie in einen Schal, einen roten Schal, den sie zurückbrachte, den sie trug. Sie flüsterte, ich komme heim, als sie ausging, mit ihrem Vater ausging den ganzen Abend. Und als sie heimkam, in ihr Zimmer kam, hängte sie den Schal über die Lampe. Die warf ein rotes... Nein! Doch! Und sie hat ihnen vorgesungen, schläfst du schon, mein Lämmchen? Und sie hat gesungen, sie hören sie. Nein! Und sie hat sie gewiegt. Der Schal duftete nach Parfum. Sie haben ihn verloren. Wann? Vor 5? Ja. Wie? Vor 5 Jahren. Sie haben es keinem erzählt. Und sie haben sich gegrämt. Eine gelbe Blume, eine Rose in der Mitte und ein goldener Saum. Sie sang, schläfst du schon, mein Lämmchen? Und sie denkt noch an sie, sie ruft nach ihnen. Und sie ruft jetzt nach ihnen. Ich habe sie an ihrem Bett gesehen. Sie trug den Schal. So. Ich glaube... Ich möchte gern hierbleiben. Nein, ich... Das hatten wir schon. Ich sagte, ich würde gern hierbleiben. Ja, das geht nicht. Du brauchst doch nur... Ich wollte, es wäre so. Es ist nicht so. Und so brauche ich auch nicht Was nur... Was ist denn? Meinst du, du musst es wieder gut machen? Du und... Ich? Nein, siehst du, ich muss... Nein, das ist es nicht. Ich will es wissen. Und das glaube ich dir gern. Ich will... Was wir alles wollen. Es gibt vieles, was ich will. Ich will bei dir bleiben. Um die Antwort zu erfahren auf die Frage, wie geht die Welt zugrunde, werde ich rein? Zwing mich nicht zu gehen. Tricks. Du nicht auch? Gefesselt, das ist so fesselnd. Ah, du willst einen Trick wissen. Und wenn ich dir einen Trick zeige, aber du hast ihre Gedanken gelesen. Ja? Ich habe ihr etwas suggeriert, mehr habe ich nicht getan. Na, und jetzt kannst du dich überlegen fühlen. Und es gibt kein Geheimnis. Und dann kannst du gehen. Die Rätsel der Pyramiden. Nein, ich war in der Bibliothek, Gesellschaftsnachrichten. 2 Bilder vielleicht. Von einer Frau mit einem rot gesäumten Schal. 2 verschiedene Fotos. Ja, eine wohlhabende Frau. Und was würde man annehmen? Sie hat ihn oft getragen. Sie hat ihn zum Ausgehen getragen und sie hat ihn zu Hause getragen. Ein ängstliches Kind, das Kind konnte nicht schlafen. Die Mutter hat ihn in dem Zimmer getragen, das Kind hat sich daran erinnert. Bist jetzt befreit. Jetzt, wo du die Geheimnisse kennst. Die pythagoreischen Mysterien. Das Heilige. 3 Becher, und in welchem Becher ist die Kugel verborgen? Na gut, nein, du hast gefragt. Du... Ich habe nichts zu... Ich hätte gerne. Ich... Bist du zufrieden? Ich unzufrieden? Wirst du, ja, wirst du. Jetzt hast du das Rüstzeug, um in einer Welt ohne Geheimnis zu leben. Und jetzt weißt du alles, was ich weiß. Und jetzt kannst du dich zufrieden verabschieden. Moment, du hast gesagt, eine Narbe. Ich? Du hast gesagt, eine Narbe. Als sie zum ersten Mal hier war. Eine Narbe auf ihrem linken Knie. Sie hat es selbst nicht gewusst. Eine Narbe. Und sie hat es selbst nicht gewusst. Woher du? Ein allerletztes Geheimnis. Sie ist Rechtshänderin, also. Als Kinder fallen wir alle mal hin. Und um nicht der Länge nach hinzuknallen, fällt jeder Rechtshänder aufs linke Knie. 90% aller Rechtshänder der Welt haben eine kleine Narbe auf dem linken Knie. Tut mir leid. Leb wohl. Du hast gesagt, wir müssen alle lernen. Das habe ich gesagt? Ja. Und? Ja. Und du hast mir gezeigt und Moment, du hast gesagt, sie hat ihn vor 5 Jahren verloren. Woher? Das habe ich dir doch gesagt. Es war ein Trick. Es war ein Trick. Bist du taub? Leb doch bitte in dieser Welt, ja? Darum bemühe ich mich nämlich. Ich hätte auch gern gehabt, dass wir ein bisschen mehr füreinander da sein würden. Das sollte wohl nicht sein. Ich... Und damit leb wohl. Es tut mir aufrichtig leid, dich enttäuscht zu haben. Ich... Leb wohl. Ja, das haben wir schon gesagt. Also, Alef Kassilzer Said Mehmet hat... Ja, kommen Sie rein. Ist es schon Zeit für unsere... Ich komme ein bisschen zu früh. Darf ich? Bitte. Darf ich mich hinsetzen? Bitte. Danke. Wie fühlen Sie sich heute? Prima. Ich bin... Sind Sie bereit? Vollkommen. Sie scheinen... Ich hatte einen Klienten und Sie kommen absolut zur rechten Zeit, also lassen Sie mich erst meinen Kopf frei machen. Sie scheinen, Sie haben sich zu etwas entschlossen, denn heute scheinen Sie besser gestimmt zu sein. Es ist etwas, und es ist Ihnen eine Last von der Seele genommen. Gut, ich spüre Klarheit, gut, denn es gibt so viel Betrübnis in diesem Leben. Eine Frage ist beantwortet, denn letzten Endes müssen wir sie alle in unserem eigenen Kopf lösen. Und wir wissen, das ist wahr. Gut. Ja. Wie bitte, was ist? Ich muss Sie etwas fragen. Aber immer noch skeptisch. Gut. Wir können unsere Natur nicht besiegen, denn sie beschützt uns. Fragen Sie, was Sie zu fragen wünschen. Sie werden nicht beleidigt sein? Nein, das verspreche ich Ihnen. Falls ich mich nun... Sagen Sie es mir. Falls Sie sich nun was? Falls ich nun in Boston suchen sollte, nach einem Mr. Hawks. Ja? Und nach seiner Frau, die 1840 ermordet wurde. Falls Sie suchen, was würden Sie dann finden? Dass es eine Geschichte ist, die sich jemand ausgedacht hat, dass es wahr ist, dann hätte jemand davon gelesen haben können. Oder dass es kein berühmter Fall war und vielleicht deshalb übersehen worden ist. Ich sehe, das reicht nicht. Aber es muss reichen. Sehen Sie, es geht Ihnen doch nicht ums Hellsehen. Letztlich. Die Frage des Testaments Ihrer Mutter. Und ich sehe, dass Sie sich entschieden haben. Ja, ich werde das Testament anfechten. Ich denke, das ist es, was Sie tun wollen. Ja, das ist es. Es ist genau das, was ich tun will. Und ich möchte Ihnen danken. Ich freue mich, zu tun, was ich kann. Und ich möchte... Wie soll ich Sie bezahlen? Sie können mich bezahlen, ganz wie Sie wünschen. Und wann Sie wünschen. Was ist das Übliche? Die die, denen geholfen worden ist. Manche haben vielleicht manche, wie sie es sich leisten können, wie sie wünschten, haben vielleicht bis zu 1000 Dollar gezahlt, um uns bei unserer Arbeit zu helfen. Manche ließen einen 50er her. Manche ließen gar nichts her. Es bleibt völlig ihnen überlassen. Sie haben eine Verbindung mit meiner Mutter hergestellt. Das ist nicht die... Sie haben Verbindung mit ihr gehabt. Gut, möglicherweise. Und ich... Ich weiß es nicht. Sie haben sie gesehen. Nein, Sie haben sie gesehen. Sie haben gesehen, wie sie mich in den Schal gehüllt hat. Kein Mensch konnte das wissen. Sie haben sie gesehen. Habe ich sie gesehen? Nein. Sie müssen es mir sagen. Sie müssen es mir sagen. Sie haben sie gesehen. Ja? Sie haben gesehen, wie sie mich in den Schal gehüllt hat. Ja. Und Sie sagen, ich habe ihn verloren? Ja, das habe ich zwar gesagt, aber Sie haben ihn nicht verloren. Sie haben ihn verbrannt, aus Wut, als Sie irgendwo am Wasser standen, vor 5 Jahren. Ja. Und dann habe ich... Das weiß ich nicht. Mehr habe ich nicht gesehen. Der Schal. Ein Stück von David Mamet. Aus dem Amerikanischen von Bernd Samland. Es sprachen John Hans-Peter Hallwachs, Miss A. Hildegard Schmal, Charles Ulrich Mattes. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Petra Kast, Regie Ulrich Gerhardt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Sender Freies Berlin 1993. Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting.